mein Gott, ich hab mich geschnitten. Schnell, schnell, ein Pflaster. Es blutet, schlimmer wie ein Schwein. Schnell, ein Pflaster, sonst blutet's noch mehr. Du kommst aus dem Bett, gehst ins Klo, siehst du im Spiegel, hab